Daniel Landstuhler, Folge 82. Heute geht's durch die Dolomite nach Cortina d'Ampezzo. Vierte Etappe, 81 Kilometer stehen an, 1108 Höhenmeter, 13er Schnitt haben wir geschafft. Gut gefrühstückt, Pension war klasse, frischer, geiler Kaffee gemacht, also schön Cappuccino mit einer richtig guten Maschine. Keinerlei Krämpfe, keine Ausfallerscheinungen, Kollege ging es auch ein bisschen besser nach der E-Boost, hat auch wieder gesagt, sein Akku aufgeladen. Und los ging's. Wetter noch nicht ganz so warm, aber auch nicht so super kalt, also mit drei Schichten losgefahren. Also mein Kumpel natürlich wieder nur mit einem Shirt und seinem Rucksack. Der ist wirklich, was so Temperatur angeht, nicht so verfroren wie ich. Also ich brauchte wirklich mal zwei Lage mit Merino T-Shirts und auch vor allen Dingen so Thermomütze morgens. Also am Kopf mag ich es nicht so kalt. Aber wie gesagt, alles gut. Da zieht er mich immer so ein bisschen auf, aber wie gesagt, man muss sich auch so ein bisschen vorwerfen, damit es vorwärts geht. Wo wir beide uns aber einig waren, ist, dass es eine gute Entscheidung war, nicht bis nach Bruneck zu fahren, weil das hätte uns gestern wirklich verdorben. Also diese letzten 10 Kilometer, da war noch einigermaßen habische Steigungen drin. Also ich glaube, das hätte uns gestern so wirklich so ein bisschen zermürbt. Deshalb die 108 Kilometer gestern, also nach dieser in Anführungszeichen Königsetappe, war wirklich gut angedeckt. Was steht heute an? Also heute war auf jeden Fall geplant, durch die Dolomite zu fahren, an der Trezzine vorbei. Soll von der Landschaft die beste Etappe sein. Kann ich schon vorweg sagen, stimme ich zu. War wirklich sehr, sehr klasse. Wetter war auch gut, also mit Sonne. Und die Berge hat man wirklich gut gesehen. Die Sicht war relativ klar, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nach Toblach geht es dann im Endeffekt rechts Richtung, also in den Süden Richtung Dolomiten. Toblach wird bei der Route ausgespart. Also wer sich diese Stadt anschauen will, muss noch ein bisschen umplanen. Für uns war es okay. Wie gesagt, wir wollten Toblach nicht sehen. Wir wollten direkt in die Dolomiten. Wie gesagt, am Toblacher See vorbei, Dürensee vorbei, Wasser im See, sehr, sehr geil. Wie gesagt, ein paar Fotos gemacht. Ich war letztes Jahr in den Dolomiten, hatte ich ja auch schon berichtet. Da war ich ja auch wandern auf den 13. und so. Toblacher See und Dürensee ist bei mir letztes Jahr ausgefallen, weil da war es regnerisch und neblig, da hat man gar nichts gesehen. Die Abfahrt ist praktisch durch eine alte Bahntrasse gemacht, landschaftlich ach sehr, sehr schön. Nur kurz zu euch die Info, diese Tunnel sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also diese Abfahrt durch diese Tunnel, die Brenner runter, die sind praktisch asphaltiert und sind auch beleuchtet, während diese Bahntrasse eher durch Schlamm ist und unbeleuchtet. Und da ist man, wie gesagt, ein bisschen ins Hinterradweg gegangen, ich bin nicht gestürzt, also da sollte man sich ein bisschen drauf einstellen. Für manche kann das ganz normal sein, aber wie gesagt, bei mir bergrunter sind, wir treten da auch ordentlich drin und machen da auch immer gut Kilometer. Und da heute schon kurz die Schrecksekunde, ist aber wie gesagt nichts passiert. In Cortina, der Ampezzo angekommen, haben wir uns, wie gesagt, ach, ein Hotel gebucht. Name vom Hotel war Corona. Gut, nur kleine Nebengeschichte nebenbei. Der Ort gefällt mir nicht so gut. Der ist eher so ein bisschen touristisch erschlossen. Da war auch so ein bisschen, ich glaube, Olympische Spiele. Oben ist auch diese Lodge, wo sie The Cliffhanger-Film gedreht haben mit dem Sylvester Stallone. Also wie gesagt, wenn ihr dort ein bisschen die Möglichkeit habt, woanders da zu schlafen oder so, für dich ist nächste Mal, ach, mach es sowas, wie gesagt, nicht schlecht. Also wie gesagt, wir waren dann noch in der Pizzeria gewesen, aber allein, dass du pro Person 2 € fürs Tischgedeck zahlen musst, war schon ein schöner Hinweis, dass es eher so ein bisschen tourenmäßig ist. Die Pizza war aber ganz gut. Wie gesagt, was ist Pizza? Normaler Preis 9 €, aber natürlich schön fürs Weizenbier 6 € aufgerufen und so. Also war so ein bisschen nicht so ganz Italo-Style. Gut, wie gesagt, hatten wir auch dort noch einen schönen Abend, sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben uns, wie gesagt, in unser Hotel relativ frühzeitig zurückgezogen. Das Hotel, habe ich leider jetzt keine Bilder im Stream, denn war vom Style her wirklich ganz cool. Also wie gesagt, wir hatten so ein relativ großes Zimmer mit Balkon, also hat auch so einen gewissen Charme gehabt. Aber wie gesagt, kann ich vielleicht nochmal separat was posten. Dann an der Stelle kann ich auch wieder Schluss machen. Wie gesagt, ich denke, nur die Bilder und der Tourverlauf sprechen für sich. Und dann hören wir uns bald wieder, weil jetzt geht's richtig, also noch eine kurze relative Flachetappe und dann geht's Richtung Meer.